Sechstes Kapitel. Studien im Scholastikat. Stellung des Jesuitenordens zur Wissenschaft. Das Scholastikat ist, wie sein Name besagt, für den jungen Jesuiten die Zeit der Studien. Sie teilen sich ein in humanistische, philosophische und theologische. Allen Studien liegt zugrunde die offizielle Studienordnung, Ratio adque institutio studiorum societatis Jesu. Eine Charakteristik der Studienordnung habe ich schon im ersten Teile gegeben. Dort ist gezeigt worden, wie rückständig, alle Zeitbedürfnisse unbeachtend lassend, die vom 16. bis tief ins 19. Jahrhundert, 1832, unverändert fortbestehende Lehr- und Schulordnung des Jesuitenordens ist. Ferner habe ich dort gezeigt, dass auch die im Jahre 1832 angebrachten Verbesserungen als wirkliche Fortschritte und als zweckentsprechende Anpassungen an Forderungen der Neuzeit nicht bezeichnet werden können. Wie kann eine Studienordnung, die aus dem Jahre 1599 stammt, die nach 233 Jahren zum ersten Mal wenige Zusätze und geringfügige Änderungen erfährt und die heute im Jahr 1910 noch gelten soll, auch nur den mindesten Anspruch auf Wert erheben? Allerdings ihr Wert, vergessen wir das nicht, soll nicht bemessen werden nach ihren Wirkungen auf die Außenwelt oder auf die Wissenschaft selbst. Der Jesuitenorden hat für seine Einrichtungen nur einen Wertmesser, das Ordensinteresse. Dieser Zollstab liegt auch der Studienordnung zugrunde und an ihm gemessen ist ihr Wert unermesslich. Denn in seiner Studienordnung besitzt der Jesuitenorden ein machtvolles Werkzeug, wissenschaftliche Aufklärung von seinen Mitgliedern fernzuhalten oder sie ihnen nur insoweit zukommen zu lassen, als die Ordenszwecke es nützlich und nötig machen. Erstens die humanistischen Studien. Wie der Orden seine Scholastiker humanistische Studien betreiben lässt und wie er sie dann, absolut unzulänglich ausgebildet, als Lehrer der ihm anvertrauten Jugend in seinen Unterrichtsanstalten auftreten lässt, geht aus meiner eigenen Erfahrung im Kollegium zu Wienandsrade und in der jesuitischen Erziehungsanstalt zu Feldkirch hervor. Dort ist auch die wichtige, den Humanismus des Jesuitenorden kennzeichnende Tatsache hervorgehoben worden, dass der Orden aus sich selbst heraus seinen für das humanistische Lehrfach bestimmten Scholastikern fachmännisch-philosophische Durchbildung nicht gibt, sondern dass er sich zu diesen primärsten Erfordernisse humanistischer Ausbildung zwingen lässt durch äußere Verhältnisse, das heißt durch die kategorische Forderung der Staaten, dass Lehrer philologische, durch Prüfungen abgeschlossene Fachbildung besitzen müssen. Das hieß für den Jesuitenorden Vogel friss oder stirb. Und er fraß das verhasste staatliche Gebot, das heißt, er schickte seine Scholastiker notgedrungen auf Universitäten in philologische Vorlesungen. Ohne staatliches Eingreifen hätte der Orden seine philologische Methode ruhig fortgeführt. Auch wie es um die Früchte der Jesuitenphilologie bestellt ist, zeigen die im ersten Teile berichteten Tatsachen. Doch ganz abgesehen von solchen Tatsachen erhebt sich die allgemeine Frage, was hat der Jesuitenorden seit seinem Bestehen philologisch geleistet? Hier ist ein absolutes Minus vorhanden. Nur Jesuiten mit ihrer unwahrhaftigen Ruhmredigkeit ist es möglich, von Leistungen zu sprechen, ja sie sogar zu rühmen. Kann man es Leistungen nennen, wenn hier und da einmal ein Jesuit ein nicht unbrauchbares philologisches Buch schreibt, wenn auch einmal von jesuitischer Seite ein griechischer oder lateinischer Klassiker mit nicht unbrauchbaren Anmerkungen herausgegeben wird? Fast 400 Jahre besteht der Jesuitenorden. Fast 400 Jahre lang hat er vielfach ausgezeichnetes Menschenmaterial nach seiner Studienordnung geformt, unter steter Betonung des Wertes, den er auf humanistische Ausbildung legt. Und das Ergebnis der 400-jährigen Tätigkeit? Auf die Hälfte eines Oktavblattes lassen sich die Namen derjenigen Jesuiten samt ihren Werken schreiben, die in der Geschichte der Philologie Erwähnung verdienen. Kein Großer, kein Vorwärtsbringer, kein Bahnbrecher befindet sich unter ihnen. Alle sind Durchschnittsphilologen, wie sie zu Hunderten auf Universitäten, Gymnasien usw. sich auch finden, nur mit dem Unterschiede, dass Universitäten und Gymnasien neben dem Durchschnitte auch zahlreiche philologische Größen aufweisen. Ohne es zu wollen, unterstreichen die Jesuiten diese für ihren Orden blamable Tatsache durch das Rühmen, das sie erheben und nicht verstummen lassen, wenn irgendwann und irgendwo ein Jesuit philologisch etwas geleistet hat. Der Jesuit Balde mit seinen lateinischen Oden, der Jesuit Fuchs mit seiner Erklärung der demosthenischen Kranzrede und wenige andere sind die ewig wieder hervorgeholten Prunkstücke aus den seit 4 Jahrhunderten vollgepfropften philologischen Magazinen des Jesuitenordens. Tritt die armselige Dürftigkeit dieser Magazine dadurch nicht mit verstärkter Klarheit zutage? Der ganze wissenschaftliche Unwert der jesuitischen Philologie wird in seiner Grundursache dadurch charakterisiert, dass die Ordenssatzungen die humanistischen Studien ausdrücklich nur als Hilfswissenschaften der Theologie, nicht als selbstständig zu betreibende Wissenschaft bezeichnen. Weil die theoretische und praktische Theologie Kenntnisse in den humanistischen Wissenschaften im Lateinischen, Griechischen und Hebräischen erfordert, so sind auch hierfür geeignete Professoren in genügender Zahl anzustellen. Diese wenigen Bemerkungen zusammen mit den Ausführungen des ersten Teiles genügen, um Betrieb und Erfolge der philologischen Studien innerhalb des Jesuitenordens ins rechte Licht zu setzen.